Verwitwete schwangere Schönheit in Bandenkrieg verwickelt, lautete die Schlagzeile, die die Aufmerksamkeit des ganzen Landes auf die seltsame Welt der kampanischen Großmarktszene lenkte. Pupeta gab zu, Totono erschossen zu haben, weil dieser gemeinsam mit einem anderen Großmarkthändler namens Antonio Tuccillo, alias Obosso, der Boss, Pascalones Ermordung angeordnet habe. Ihr Mann habe es ihr auf dem Totenbett verraten, behauptete Pupeta. Demnach handelte es sich um ein Verbrechen aus Leidenschaft, die Rache einer Witwe, die den Mörder ihres geliebten Ehemanns bestraft hatte. Einer der Korrespondenten, an Puccinis tragische Oper Tosca erinnert, deren Protagonistin dazu getrieben wurde, ihren Geliebten zu rächen, nannte Pupeta eine bäuerliche Tosca. Dass die Geschichte in Wahrheit einen Gangsterhintergrund hatte, war nur allzu deutlich. Zeitungen im Norden hatten eine umfassende Debatte über die neue Camorra begonnen. Doch in Neapel erhitzte der Gedanke, die Camorra könne am Ende doch nicht mausetot sein, nach wie vor die Gemüter. Die Zeitung Roma, die den Bürgermeister Achille Lauro unterstützte, hatte Tosca Pupeta ins Herz geschlossen und beschwor ihre Richter, sie nach Hause zu schicken, zu ihrem Kind. Bald zeigten sich Risse in Pupetas Verteidigungsstrategie. Ihre melodramatischen Posen passten nicht so recht zur Argumentationsweise ihres Verteidigers, der behauptete, sie sei auf dem Corso Novara von Totono aus Pomigliano bedroht und angegriffen worden und habe in Notwehr zurückgeschossen. Mit den ersten Worten, die sie vor Gericht geäußert hatte, stellte Pupeta sich selbst ein Bein. »Ich habe aus Liebe getötet und weil man mich umbringen wollte. Wäre mein Mann wieder lebendig und sie würden ihn erneut umbringen, dann würde ich mit Sicherheit dasselbe noch einmal tun.« Die Staatsanwaltschaft brauchte nicht eigens zu betonen, dass ein Tötungsdelikt entweder ein Verbrechen aus Leidenschaft oder ein verzweifelter Akt der Notwehr sein konnte, aber nicht beides. Pupeta wurde gefragt, ob ihre Familie in Castellammare einen Spitznamen habe. »Sie nennen meine Familie I Lampicelli«, gab sie zu, »die blitzenden Klingen.« Die Marescas waren ein berüchtigter, gewalttätiger Haufen mit Strafregistern, die zu ihrem Beinamen passten. Pupeta, so jung sie war, war bereits wegen Körperverletzung angeklagt worden. Ihr Opfer hatte die Anklage zurückgezogen. Der Grund dafür ist nicht schwer zu erraten. Pupetas Sorge während der Verhandlung galt vor allem ihrem 16-jährigen Bruder Ciro, der ihrer Aussage nach nicht in den Mord verwickelt gewesen war. Ciro, so wurde vermutet, hatte neben Pupeta auf der Rückbank des Fiats gesessen und mit einer Pistole auf Totono geschossen. Dem Verteidiger des Jungen war nicht damit geholfen, dass sein Mandant bei Prozessbeginn noch immer auf der Flucht war. Doch es war vermutlich nicht nur ihr Bruder, den Pupeta zu decken suchte. Wenn dem so war, hatte Tosca tatsächlich ein größeres Erschießungskommando geleitet und keineswegs impulsiv und allein Rache geübt, sondern gleichsam einen militärischen Einsatz durchgeführt. Pupeta war eine junge Frau, die mit den Angelegenheiten ihres Clans eng verwoben war. Eine dieser Angelegenheiten war ihre Heirat. Hier ging es um die Vermählung zwischen einer angesehenen kriminellen Blutlinie wie den blitzenden Klingen und einem vielversprechenden jungen Ganoven wie Pascalone. Vor jedem der beiden Morde auf dem Großmarkt hatte ein sorgfältig geplantes Abendessen für 50 Gäste stattgefunden. Offenbar sollte damit ein Friedensabkommen besiegelt werden, und zwar zwischen Pascalone und Totono aus Pomigliano, dem Mann, den Pupeta später ermorden würde. Niemand konnte mit Gewissheit sagen, was genau bei Tisch besprochen und vereinbart worden war. Sicher war nur, dass das Friedensabkommen schon bald gebrochen wurde. Doch selbst nach Pascalones Tod wurden die diplomatischen Bemühungen fortgesetzt. Es gab zahlreiche Kontakte zwischen Totonos Leuten und Pupetas Familie. Versuchten sie, den Frieden mit dem Clan der jungen Witwe zu erkaufen? Das Kriegsbeil zu begraben, weil es den Geschäften hinderlich war? Diese und ein Dutzend weitere Fragen sollten am Ende der Verhandlung offen bleiben, hauptsächlich weil sämtliche Zeugen, die nach Pupeta ihre Aussage machten, dem Gericht nichts als Lügen erzählten. »Ich habe nichts gesehen«, so der Refrain, »ich erinnere mich nicht.« Wie die neapolitanische Zeitung Il Mattino kommentierte, stammten die meisten Zeugen, ob sie nun für die Staatsanwaltschaft oder die Verteidigung logen, aus Familien, in denen ein natürlicher Tod die seltene Ausnahme ist. Der blonde junge Mann im schiefergrauen Anzug, der Pupetas Ehemann erschossen hatte, hieß Gaetano Orlando. Sein Vater, Don Antonio, war 6 Jahre zuvor bei einem Mordversuch verwundet worden. Aus Rache hatte Gaetano dem Schuldigen aufgelauert, aber nur ein kleines Mädchen namens Luisa Nugisse erschossen. Er war zu lachhaften 6 Jahren Haft verurteilt worden, von denen er nur 3 verbüßte. Totonos Verwandtschaft aus Pomigliano war noch furchterregender. Alle 3 Brüder des Toten waren des Mordes angeklagt. Diese Leute mochten Ex-Sträflinge und Ganoven sein, verfügten aber trotzdem über Chauffeure und Hausdiener, Buchhalter und Leibwächter. Sie besaßen Firmen, fuhren Luxuswagen und trugen Maßanzüge. Der Onkel des großen Pasquale hielt sich zumeist in den Casinos von Saint-Vincent und Monte Carlo auf, nachdem er in den Vereinigten Staaten 20 Jahre wegen Mordes im Gefängnis gesessen hatte. Der Mann im grauen Anzug, Gaetano Orlando, war der Sohn des früheren Bürgermeisters von Marano. Das Familienunternehmen hatte unlängst einen lukrativen Auftrag an Land gezogen und belieferte ein Klinikkonsortium mit Obst und Gemüse.